Rap will erwachsen werden, doch ich kämpf dagegen an und zeige schwulen MCs, wie ich sie einfach mal zerlegen kann. Du spaßst schön im Solarium und meinst, du seist der Boss, ey, doch ich bewerfe dich Hurensohn mit nem Molotov-Cocktail. Dann bist du braun, Alter, dann bist du schwarz, damit du nie wieder rappst, ramm ich dein Mic in deinen Arsch. Jetzt ist es vorbei, welch Glück für dich, denn für jeder deiner Lines fängst du dir nen Stich. Du willst Props von mir, du Opfer, doch ich brech dir deine Nase. Du bist wack, aber Hauptsache es sitzen deine Haare. Du legst Wert auf dein Aussehen, ich leg Wert auf mein Messer. Ich bin kredibil, ja, denn ich boss deine Schwester. Du willst battlen? Halt besser den Ball flach, du Vogel. Du hast keine Punches, doch du raps von Hard, Alk und Drogen. Respekt dafür, du Nuttensohn, das ist das Erfolgsrezept. Naja, das und das mal wie eine schwule Fotze rappt, denn in den Charts läuft nur Scheiße wie du. Um dich zu zerficken, bräuchte ich nicht mal eine Minute. Stuttgarter Rap ist eine ganz große Peinlichkeit. Jeden Tag frage ich mich, ey yo, wie kann man nur so scheiße sein? Wieder Durchschnitt, hier durch die Messlatte an. Rappen, das ist etwas, das in Stuttgart echt keiner kann. Traurig, aber wahr, du hörst Prinz Pi, ich Prinz Porno. Hört man den Track von dir, denkt man sich, dein Tape geht von vorn los. Alles klingt gleich, Fotze, alles identisch. Was für Lokalmatadoren, Nigga, keiner hier kennt dich. Du sagst, Musik ist deine Waffe, wie krass. Aber ich hab eine echte Waffe, du Spaß. Nutten sowas los, ich durchtrenne dir dein Mic-Kabel. Denn du willst keine Punchline, nur einen mehrsilbigen Reim haben. Und Rapper werden nicht erwachsen, sie werden wack. Ich komm mit Messer zum Battle und verteidige so Rap.